B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Nina Landhofer und diesen Themen. Mehr Geld, Streiks der EU-Beamten. Mehr Freiheit, Serben dürfen visafrei reisen. Und mehr Sicherheit, der Sacharow-Preis soll Menschenrechtler vor Repressalien schützen. Streiks, das sind meist Trillerpfeifen und Kundgebungen, unzufriedene Pendler, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel wieder einmal streiken, oder in Panik verfallene Eltern, wenn die städtischen Kinderkrippen am dritten Tag in Folge dicht machen. Letzte Woche allerdings hat in Brüssel eine Berufsgruppe gestreikt, die nicht unbedingt Sympathien mit ihrer Arbeitsniederlegung erweckt, die EU-Beamten. Denn sie sind bekannt dafür, zu den Besserverdienenden zu gehören, dabei aber kaum Steuern zahlen zu müssen. Denn wer für Europa arbeitet, der hat am Monatsende fast brutto für netto in der Hand. Nun wollen die Beamten 3,7% mehr Gehalt. Und dafür sollen die Streiks in der kommenden Woche weitergehen. Katrin Brandt berichtet. Günter Lorenz ist sich sehr wohl bewusst, dass dieser Streik keiner ist, dem die Herzen der europäischen Bevölkerung zufliegen. Ich glaube nicht, dass es viel Sympathie gibt. Ein bisschen Verständnis gibt es. Also je mehr man erklärt, umso mehr Verständnis gibt es dafür. Und dann erklärt Lorenz, im Hauptberuf Übersetzer und zudem Generalsekretär der Gewerkschaft Union Syndicale, warum die Mehrheit der rund 3.500 Beamten im Ministerrat der EU ihre Arbeit niedergelegt hat, weil sie die 3,7% mehr Gehalt bekommen will, die ihr ihrer Meinung nach zustehen. Was die rund 40.000 Beamten der Europäischen Union auf ihrem Konto haben, richtet sich nach den Beamtengehältern in 8 Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland. Hinzugerechnet wird ein Kaufkraftindex für Belgien. So wurde es vor einigen Jahren von den Regierungen beschlossen. Bezogen auf das Jahr 2008 käme nach dieser Rechnung ein Plus von 3,7% heraus. Weil aber seit dem Stichtag eine Wirtschaftskrise die EU erschüttert hat, wird nun spitzer als sonst gerechnet. Eine Mehrheit der EU-Staaten lehnt die Erhöhung glatt ab, weil sie zu Hause nicht erklären kann, sagt Gewerkschafter Lorenz. Einige Mitgliedstaaten sind sehr restriktiv vorgegangen gegenüber ihren Beamten. Vor allem in den mittel- und osteuropäischen Ländern wurden Gelder zum Teil um bis zu 20% gekürzt. Und solche Delegationen wollen natürlich nicht hier für 3,7% Gehaltsanpassung nach oben stimmen. Aber auch große Länder wie Deutschland wollen nicht dafür stimmen. Schließlich sind auch hierzulande die jüngsten Tarifrunden geringer ausgefallen. Trotz wochenlanger Verhandlungen bewegt sich im Moment nichts, was Kommissionspräsident José Manuel Barroso nicht verstehen kann. Er stellt sich vor seine Beamten und mahnte vorige Woche die Regierungen: Wir haben uns daran zu halten, dass die Gesetze auch umgesetzt werden müssen. Niemand kann die Idee unterstützen, dass wir in der EU gegen das Gesetz verstoßen. Was die Diskussion zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass EU-Beamte im Gegensatz zu ihren Kollegen in den allermeisten Mitgliedstaaten sehr gut verdienen. Die Grundgehälter liegen zwischen rund 2.500 und rund 17.000 Euro für Spitzenbeamte. Zulagen und Vergünstigungen treiben die Einkommen weiter nach oben. Die Debatte um die Bezahlung der Beamten ist alt, sagt Daniel Cohn-Bendit, der Vorsitzende der Grünen im Europaparlament. Er kritisiert die Politik der Gewerkschaften, mehr Geld für alle zu fordern. Es ist absolut zu rechtfertigen, dass ein Gehalt von 2.500 Euro um 3,7% steigt, nicht aber ein Gehalt von 16.000 Euro. Vor Weihnachten, so vermuten die streikenden Gewerkschaften, wird sich wohl nichts mehr bewegen. Und dann wird es höchste Zeit. Schaffen es Kommission und Mitgliedstaaten nicht, sich zu einigen, könnte das Ganze vorm Europäischen Gerichtshof landen. Eins ist klar, in der nächsten Verhandlungsrunde wird die Wirtschaftskrise auch bei den EU-Beamten ankommen. Dann könnten die Gehälter sogar sinken. Im November haben die europäischen Innenminister grünes Licht gegeben für die visafreie Einreise in die EU. Seit Freitagnacht ist es soweit. Serben, Mazedonier und Montenegriner dürfen sich für maximal 90 Tage ohne Visum in EU-Ländern aufhalten. Eine Entscheidung, auf die die Bürger der Balkanstaaten lange gewartet haben. Belgrader Reisebüros berichten von einem regen Interesse an Kurztrips in Metropolen wie Rom oder Paris. Eine lange Zeit der Isolation geht zu Ende. Andrea Mühlberger hat sich umgehört. die Serben kommen. Der junge Mann rechnet mit einem massenhaften Ansturm. Ich habe gesehen, dass es sogar Busreisen für einen Tag gibt, für die Silvesterfeier nach Budapest oder Bukarest. Total billig. Viele Veranstalter haben sich inzwischen auf die erste Reisewelle eingestellt, seit die Europäische Union grünes Licht gegeben hat. Für die visafreie Einreise sei alles in Bewegung, freut sich der Inhaber des Belgrader Reisebüros. Seit diesem Moment ist das Interesse an Reisen in europäische Metropolen enorm gestiegen. Vor allem Rom und Paris sind gefragt, aber auch Budapest, Prag, Athen, Venedig und Skiurlaube in Österreich. Natürlich ist dieses Europa nicht gerade billig und unser Volk hat nicht so viel Geld. Wir können jetzt auch nicht mehr fürs Reisen ausgeben als früher, aber es wird viel einfacher sein. Die Abschaffung der Visapflicht ist eines der größten Weihnachtsgeschenke, das die Europäische Union den Menschen in Serbien, Montenegro und Mazedonien machen konnte. Eine echte Befreiung. Fast 20 Jahre hatten sie kaum Möglichkeiten, Länder wie Deutschland, Österreich oder Frankreich zu besuchen. Vor allem die Serben waren seit den Balkankriegen isoliert, abgeschottet im europäischen Hinterhof, blühten Nationalismus und viele Vorurteile. Eine Generation, die nur serbische Städte und Verhältnisse kennenlernen konnte, hatte auch kein Motiv, sich an Reformen zu beteiligen. An Veränderungen, die manchmal schmerzhaft und schwer sind, aber notwendig für ein besseres Leben aller Generationen, auch der zukünftigen. Beschreibt Serbiens pro-westlicher Präsident Boris Tadic, vor allem für die junge Generation, ist die Visafreiheit ein echtes Fest. Eine Horizonterweiterung ist sie für alle, die sich in den nächsten Wochen spontan aufmachen, in Länder, die sie hoffentlich mit offenen Armen empfangen werden. Es ist ein Preis für geistige Freiheit. Und das Europäische Parlament hat diesmal einstimmig entschieden, dass der Preis an die Organisation geht, dessen Mitbegründer der Auszeichnung den Namen verleiht. Der Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments ist dieses Jahr an die russische Menschenrechtsorganisation Memorial gegangen. Der vor 20 Jahren gestorbene Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow selbst war erster Präsident von Memorial. Aus Straßburg, Martin Dohm. There are days that I am particularly proud. Es gebe Tage, da sei er besonders stolz darauf, auf dem Stuhl des Präsidenten zu sitzen, hat Jerzy Buzek gesagt. Dann ist er zur Seite getreten, um Platz zu machen für die drei grauhaarigen Leute, die da mit etwas unsicheren Schritten nach vorne kamen. Oleg Orlov, Sergei Kowaljow und die 82-jährige Ludmila Alexejewa. Was für ein Moment im Europäischen Parlament. Alles schien mit einem Mal zusammenzupassen. Präsident Buzek, der sich selbst einmal in Polen für die Menschenrechte verkämpfte, die Preisträger, die bis heute in Russland ihr Leben dafür riskieren, und der Preis selbst, sein Namensgeber Andrei Sacharow, starb vor genau 20 Jahren. Das russische Wort Memorial bedeutet so viel wie Denkmal, Gedenkstätte. Es ist der passende Name für diese Menschenrechtsorganisation. Memorial hat in den letzten 20 Jahren in Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion dafür gekämpft, dass diejenigen nicht vergessen werden, die von ihren Machthabern oft totgeschwiegen, manchmal auch totgeschlagen werden. Früher die Opfer der sowjetischen Gulags, dann die des Tschetschenienkrieges. Heute tritt Memorial für alle ein, deren Menschenrechte verletzt werden. Dieser Preis gehört aber zuallererst denen, die in der ehemaligen Sowjetunion und dann in Russland ihr Leben lassen mussten, sagt Sergei Kowaljow. Es waren die Besten, die unser Land hatte. Kowaljow hat selbst viele Jahre im Arbeitslager gelitten. Ein schwerkranker Mann ist er heute, der nicht mehr gut sieht und am Rednerpult des Europäischen Parlaments erst mal die Brille sucht, um die lange Liste der ermordeten russischen Menschenrechtler verlesen zu können. Das Europäische Parlament hat den Sacharow-Preis aus zwei Gründen an Memorial verliehen. Zum einen, um die russischen Menschenrechtler vor möglichen Übergriffen zu schützen. Besonders der Preisträger Oleg Orlov kann solchen Schutz gut gebrauchen, weil Tschetscheniens Machthaber Kadyrow erst kürzlich ein Strafverfahren gegen ihn initiiert hat. Zum anderen aber hoffen die Abgeordneten im Europäischen Parlament, dass der Preis an die Menschenrechtler von Memorial zumindest Russlands Präsidenten Medvedev beeindrucken könnte. Die Preisträger selbst sind aber nicht so optimistisch. Niemand solle sich täuschen, sagt Sergei Kowaljow. Der Stalinismus in Russland ist keine vergangene Episode. Sein totalitärer Charakter hat sich erhalten und greift bei Bedarf noch immer zum Terror. Ein Beitrag von Martin Dohm. Wir schauen in diesem zweiten Teil noch einmal nach Russland, ein Land, in dem sich alle irgendwie unterbezahlt fühlen. Gerade bei denjenigen, die beim Staat angestellt sind und tatsächlich oft auf ihr Geld warten müssen. Deswegen gehört Korruption dort zum Alltag und ist geradezu allumfassend. Das reicht vom Ergattern eines Kindergartenplatzes bis zum Platz auf dem Friedhof. Zwar gibt es einen nationalen Plan für den Kampf gegen Korruption und Russlands Präsident Medvedev hat sie wiederholt als unerträglich bezeichnet. Dahinter verbirgt sich der Versuch, Ordnung in der aufgeblasenen russischen Bürokratie zu schaffen, die immer uneffektiver wird. Doch die Regierung scheint seit der Wirtschaftskrise langsam die Kontrolle zu verlieren. Der byzantinische Politik- und Verwaltungsstil rächt sich und schlägt zurück. Ein Beitrag von Christine Hamel. Streng genommen dürfte es Russland gar nicht mehr geben. Geht man davon aus, dass Korruption zu einer zunehmenden Erosion des Staatswesens führt, dann grenzt die Existenz Russlands an ein Wunder. Seelenarbeit nennt man die bestechenden Summen oder Aufmerksamkeiten, ohne die in Russland gar nichts geht. Eine Eisverkäuferin in Nowokusnezk beispielsweise hatte der ortsansässigen bürokratischen Elite offenbar ein kleines Geschenkchen vorenthalten. Der Fall wurde russlandweit bekannt, weil sie mit ihrem Business, das aus nichts mehr als einer tragbaren Kühlbox mit Speiseeis bestand, an der Brandschutzgenehmigung scheiterte. Und was macht hingegen der Betreiber einer Wechselstube? Ihm schreibt die staatliche Versicherung eine Eisentür vor, die der Brandschutz kategorisch verbietet. Die Überwindung von administrativen Barrieren, wie Schmiergeldzahlungen gerne umschrieben werden, scheint prächtig zu klappen angesichts der vielen Wechselstuben russlandweit. Georgi Satadov, Chef der Forschungsgruppe INDEM und einer der profiliertesten Korruptionsexperten des Landes, sieht in diesen absurden Fällen bezeichnende Beispiele für die moralische Verkommenheit in allen Sphären der russischen Wirtschaft und Politik. Leider ist die Korruption das Fundament dieser Regierung. Sie ist vor allem das Fundament der sozialen Beziehungen zwischen der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Macht. Medvedev hat ja nicht umsonst die Korruptionsbekämpfung zu einem seiner wichtigsten Anliegen gemacht. Wir haben zuverlässige Daten über den Anstieg der Korruption seit 2000. Da ist eine unglaubliche Dynamik drin. 2001 entsprach ein übliches Bestechungsgeld in der Wirtschaft dem Preis für eine 30 Quadratmeter Wohnung. 2005 waren die Bestechungsgelder schon so hoch, dass man von ihnen eine 210 Quadratmeter große Wohnung kaufen konnte. Innerhalb von 4 Jahren wurde es also 7-mal teurer, jemanden zu bestechen. Man kann heute sicher davon ausgehen, dass die Preise weiter angestiegen sind. Und was die Krise angeht, hat sich ein großer Geschäftsmann gerade sehr anschaulich geäußert. Sie nehmen, als wäre es das letzte Mal. Wie unverfroren die Forderungen russischer Beamte geworden sind, zeigt auch die drastische Gegenmaßnahme, die Premier Wladimir Putin unlängst vorschlug. Man solle doch Staatsdienern, die Schmiergelder nehmen, einfach die Hand abschlagen. Eine populistische Forderung, die der angestauten Aggression der Russen einen Moment lang ein Ventil verschafft. Jeder zweite der 1,3 Millionen russischen Beamten nimmt Schätzungen zufolge ein Extrageld für seine Dienste. Die Wirtschaftsjournalistin Julia Latinina meinte einmal, dass es in Russland keine Institutionen gäbe, sondern nur persönliche Beziehungen. Wer das nötige Geld hat, erspart sich den Militärdienst, verkürzt sich ewige Wartezeiten und bringt seine berufliche Beförderung in Bewegung. Konkurrenzkämpfe in der Wirtschaft werden nicht durch qualitätsvolle Produktion ausgetragen, Unternehmen müssen sich vielmehr durch große Robustheit auszeichnen gegenüber den Forderungen aggressiver Beamter und den sie bestechenden wirtschaftlichen Konkurrenten. In dem von Transparency International 2008 erstellten Bericht über die Bereitschaft führender Industrienationen im Ausland zu bestechen, liegt Russland auf Platz 22. Es ist der letzte Platz. Der Anstieg der Korruption erklärt sich vor allem aus dem Versuch des Kreml, alle Instrumente einer Kontrolle über Bürokratie und Politik abzuschaffen. Zu diesen Instrumenten gehört beispielsweise die politische Konkurrenz, eine Opposition, freie Medien und frei agierende gesellschaftliche Organisationen. Das alles gibt es nicht mehr. Und wenn die Bürokratie nicht mehr unter Kontrolle ist, dann arbeitet sie nur noch für eigene Zwecke. Das ist ein Naturgesetz. Und das führt geradewegs in die Korruption. Das Volumen der illegalen Geschäfte wird zwischen 300 und 350 Milliarden Dollar geschätzt. Genaue Zahlen gibt es nicht. Korruption spielt sich natürlich vorzugsweise im Dunkeln ab. Sie wird in Russland aber nicht nur geduldet, sie ist auch Mittel des politischen Kampfes. Georgi Sattarow glaubt, dass nur eine verschwindende Minderheit der Duma-Abgeordneten integer und alle anderen erpressbar seien. Die Auswahl der Leute nach Kriterien wie Freundschaft oder Bekanntschaft und nicht nach professionellen Kriterien führt natürlich auch zu korrupten Strukturen. Stellen Sie sich vor, Sie seien Minister und Ihren Stellvertreter stellen Sie gegen ein Schmiergeld ein. Wenn dieser Stellvertreter nun seinen Aufgaben nicht ausreichend nachkommt, können Sie ihn dann zur Verantwortung ziehen? Natürlich nicht. So ist die Vertikale der Bürokratie aufgebaut und das macht sie so uneffektiv. Besonders fatale Folgen für das Land hat die Korruption im Gesundheits- und Bildungssektor. Etwa 18 Millionen Russen können sich die unentgeltliche staatliche medizinische Versorgung nicht mehr leisten, weil sie die anfälligen Bestechungsgelder für Operationen oder medizinische Therapien nicht zahlen können. Auch das erklärt den zunehmenden Bevölkerungsschwund. Und Russlands Bildungselite bröckelt derweil immer mehr ab. Nicht nur der Exodus von Spezialisten hat dem Land zugesetzt. Für einen angesehenen Studienplatz ist heute Geld ausschlaggebend, nicht intellektuelle Leistung. Dafür, sagt Georgi Sattarow, werde Russland einmal viel bezahlen. Haben Sie schon geplant, was Weihnachten auf den Tisch kommen soll? Klassische Gans, Lachs oder vielleicht doch lieber Trüffel? Und wo bekommt man sie her, die guten, exquisiten Sachen? In Paris ist das alles kein Problem. Der Großmarkt im Pariser Vorort Rungis hat alles zu bieten, was das Herz begehrt. Nun, so kurz vor den Feiertagen, herrscht Hochbetrieb in Rungis, dem größten Lebensmittelmarkt Europas. Das bunte, pittoreske Treiben hat meinen Kollegen Henrik Jacek begeistert. Es gibt ihn wirklich, den Bauch von Paris. Aber keineswegs düster oder bedrohlich, wie im Roman von Émile Zola beschrieben, sondern pittoresk, fröhlich, überwältigend. C'est le plus beau marché d'Europe ici. Et la marchandise est très très belle. Es ist der schönste Großmarkt Europas und die Ware ist sehr, sehr schön, sagt die Fischhändlerin Cecilia, die seit Jahren in den Pariser Vorort Rungis hinausfährt. Ihre Kunden, sagt sie, verdienen nun mal das Beste und Rungis hat es. Auch Alain ist regelmäßig hier. Ich habe soeben Seelachs eingekauft und andere große Fische, die sich lange halten. Denn die Öffnungszeiten in Rungis sind verrückt und wir müssen immer Vorrat anlegen, um in unseren Läden Qualität und Quantität aufrechterhalten zu können. Wer auf dem größten Lebensmittelmarkt Europas einkaufen möchte, muss früh aufstehen, sehr früh. In Rungis beginnt der Handel um 2 Uhr morgens. Wer also wirklich die besten Stücke ergattern will, macht 6-mal pro Woche die Nacht zum Tag. Das ist roter Thunfisch aus dem Mittelmeer. Der ist im Durchschnitt zwischen 18 und 25 Kilo schwer. Für dieses Exemplar hier müssen Sie rund 120 Euro hinblättern. Nur, ist doch nicht so teuer. Im Laden kostet er später locker das Zehnfache, der Ferrari unter den Fischen, der rote Thun. Vom Aussterben bedroht, von Sushi-Köchen begehrt, in der Fischhalle von Rungis wirkt er indes ziemlich profan, neben all den anderen Reichtümern der Weltmeere, die friedlich in ihren weißen Styroporboxen auf Eisschnee liegen. Aal, Dornhail, Heilbutt, Knurrhahn, Lachs, Rochen, Seehecht, Wolfsbarsch, daneben Austern, Hummer, Langusten, Taschenkrebse und Meeresspinnen. Es gibt nichts, was man in Rungis nicht kaufen könnte. Das gilt auch in den Obst- und Gemüsehallen gleich nebenan. Wir haben Birnen, verschiedene Apfelsorten, Kaki, Melonen, Mangos, frische Datteln, Clementinen, Orangen, Granatäpfel, Artischocken, Erbsen, ein bisschen von allem eben. Ein Teil kommt mit dem Schiff, ein anderer mit dem Flugzeug, wie grüne Bohnen etwa oder die Minze hier aus Marokko. Alles, was leicht verderblich ist, wird per Luftfracht geliefert, aus Zeitgründen. Wie die dunkelroten, saftigen Kirschen oder die verführerisch duftenden Himbeeren aus Chile. Geld spielt keine Rolle. Hauptsache frisch. Und die Wirtschaftskrise, hat die etwas verändert? Nein, pas du tout. Nein, für uns Verkäufer hat sich absolut nichts verändert. Die Einkäufer verhandeln vielleicht ein bisschen mehr als sonst, aber das gehört dazu auf dem Markt. Donc, il y a toujours cette façon de négocier sur le marché. Auf einem Markt von mehr als 2,3 Quadratkilometern Fläche mit knapp 1300 Unternehmen und über 12.000 Beschäftigten in rund 50 Hallen. Ein Paradies, nicht nur für Lebensmittelhändler. C'est la première fois pour moi que je viens à Rungis. Ich bin das erste Mal hier, begleite meinen Schwager und bin begeistert. Diese Größe, diese Vielfalt. Ich staune wie ein kleines Mädchen. Es ist genial. J'ai les yeux de petite fille en fait. J'ai les yeux écarquillés comme ça et c'est vraiment génial en fait. Dabei hat Françoise noch lange nicht alles gesehen. Sie steht gerade in einer der zahlreichen Hallen mit Blumen. Denn auch die werden in Rungis verkauft. Eine Augenweide mitten im Winter, ein botanischer Garten, duftend und bunt. Rosen aus Ecuador, Tulpen aus Holland, Orchideen aus Thailand, Nelken aus Spanien, Stradizien aus Südafrika. Sonst noch Wünsche? Marguerite hat einen. Ich bin zwar Blumenhändlerin, muss aber unbedingt Wurstwaren einkaufen gehen. Ich kaufe immer bei denselben ein, schon seit 10 Jahren. Da waren sie noch da drüben. Da drüben schneiden jetzt Hunderte von Metzgern Tausende von Schweinehälften auf. Tag für Tag, Woche für Woche. Draußen fahren die Sattelschlepper vor. Wer kann sie schon zählen, es sind zu viele. Aus Norwegen, Dänemark, Polen, Luxemburg, Holland. Sie liefern, holen aber auch ab. Wie Philippe aus Belgien. Marché des Chefs, c'est Bruxelles. Ich bringe die Ware zum Marché des Chefs nach Brüssel, bin dort gestern um 10 Uhr abends losgefahren und war hier gegen 1. So um 6 geht's wieder zurück. Gegen 10:30 in der Früh werde ich ankommen. Seit mittlerweile 10 Jahren fährt Philippe 630 Kilometer täglich hin und zurück. Eine Arbeit wie jede andere, sagt er, man gewöhne sich schnell daran. Und was hat er heute geladen? Ein bisschen von allem. Fisch, Fleisch, Foie Gras, Kaviar, weiße und schwarze Trüffeln. Sind zwar teuer, aber verkaufen sich gut. Wer absolut keine Zeit hat, um von Halle zu hecheln, der geht zu Delas, dem größten Einzelhändler in Rungis weit und breit, mit über 10.000 Feinkostartikeln auf Hunderten von Quadratmetern. C'est la grande folie ici. Es ist der große Wahnsinn hier jetzt vor Weihnachten. Alle unsere Klienten, also die großen Köche, die Feinkosthändler, kommen zu Delas, um ihre Lager zu füllen, um alles zu haben, was man fürs Weihnachtsgeschäft so braucht.